So, hier sind wir an der Tafel. Ihr seht ja, was draufsteht, oder es ist schlecht zu lesen. Zur Erinnerung an die, was steht da? Was steht da jetzt eigentlich? An die Jungarbeiter. Genau. Merseburger Jungarbeiter, Charlotte Schierich, geboren 2. Januar 1902 und August Karl Ackermann, geboren 27.09.1899. Sie wurden am 3. März 1919 von der Reaktion ermordet. Ja, also es wurde ja schon eingangs erwähnt, wenn der Begriff Märzkämpfe und Märzgefallene fällt, sind damit eigentlich diese drei Stationen 1919, 1920 und 1921 gemeint, und deswegen wird das auch manchmal durcheinander, gerät das auch manchmal durcheinander. Was war im März 1919 los? Erstmal die Revolution von 1918 im November war eine relativ unblutige Angelegenheit. Im Grunde genommen wurde die Verwaltung überall gestürzt, die Fürsten gaben ihre Vorrechte sozusagen relativ widerstandslos ab. Es gab also keinen Bürgerkrieg, da wurden keine Leute aufgehängt oder sowas in der Form. Das entwickelte sich sozusagen erst im Nachhinein, weil in dieser revolutionären Entwicklung eben verschiedene Strömungen tätig waren und darunter eben auch sehr radikale Strömungen, die sich zum Beispiel die Sowjetunion, oder die hieß ja noch nicht Sowjetunion, jedenfalls die Russische Revolution unter Lenin als Vorbild nahmen und dachten, man könnte jetzt also mit wenigen Schritten das Himmelreich auf Erden, den Kommunismus erzeugen, wenn man jetzt noch ein paar Schritte weitergeht. Und es gab auch andere Leute, die sagten, wir müssen jedenfalls auf alle Fälle jetzt die Rätegedanken voranbringen. Und das war im Grunde genommen der Auslöser für einen Aufstand, der im Januar 1919 in Berlin losbrach. Und das war auch das, was viele Leute befeuerte, in Städten so Räterepubliken auszurufen. Es wurde in Halle zwar keine Räterepublik in der Form ausgerufen, es war aber eine große linksradikale Bewegung tätig. Es gab hier eine Matrosendivision und so weiter, ähnlich wie in Berlin. Und in Berlin wurde dann im März 1919, wollte die Regierung sozusagen diese linksradikale Bewegung niederkämpfen und hat aufgestellte Freikorps auf die Stadt marschieren lassen. Und das hat dann 2000 Tote gegeben, aber Berlin war so Austragungsort dieser Geschichte. Aber die Genossinnen und Genossen außerhalb wussten, was in Berlin sich zusammenballt, und haben dann versucht, den Eisenbahnverkehr zu unterbrechen, damit die Nachschubzüge mit den Soldaten und was man da so alles benötigt, nicht nach Berlin kommen sollte. Und dann ist auch diese Eisenbahnstrecke hier Richtung Berlin blockiert worden. Und um die freizukriegen, ist dann Militär eingesetzt worden. Es gab Demonstrationen hin und her. Und bei diesen Zusammenstößen sind diese beiden hier ums Leben gekommen. Also darauf bezieht sich diese 1919-Sache. Also das ist der Vorfall, auf den es sich bezieht. Was hier noch interessant ist, was hier auch die Geburtsdaten dastehen, das können wir uns dann auch nochmal später vielleicht anschauen, sind meistens sehr junge Leute, also kaum jemand, der weit über 30 ist. Meistens sind die Leute erst Anfang 20, die diese Revolution voranführen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen und so weiter, aber die ganzen führenden Leute sind natürlich sehr junge Leute. Das ist überall immer so gewesen in der Geschichte, dass die Veränderung von diesen Kräften ausgeht. Das wollte ich jetzt erstmal zu diesem hier sagen. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich zu diesem Denkmal auf dem Friedhof. Da geht es um den März 1920, um also den Kapp-Putsch und die Geschehnisse darum, historisch einordbar zu machen. Gut. Also. Genau, zum Friedhof fahren wir jetzt hier die große Straße immer geradeaus. Wir passieren einen Kreisverkehr und eine große Kreuzung, und dann geht's links. Ich kann vorne wegfahren.